CD Wissen präsentiert. Die Deutschen. Große Personen unserer Geschichte. Karl der Große, 742 bis 814 nach Christus. Als Karl der Große im Jahr 814 stirbt, erstreckt sich sein Reich von den Pyrenäen bis zur Elbe, von der Ostsee bis nach Süditalien. Seit dem Zerfall des Weströmischen Reiches, gut 300 Jahre zuvor, hat es in Europa keine derartige Ballung von Macht mehr gegeben. Geleitet wird Karl der Große von der Vision eines unter der christlichen Kirche Roms vereinten Europa. Dafür kämpft er sein Leben lang. Die Wirkung Karls, der schon zu Lebzeiten den Beinamen der Große erhält, lässt sich in ihrer Bedeutung kaum abschätzen. Er ist der eigentliche Gründerheld des Mittelalters. Seine Krönung ist der Grundstein des abendländischen Kaisertums, das bis weit in die säkulare Neuzeit reicht. Er bringt sozusagen den Samen für eine spätere europäische Kulturgemeinschaft zum Keimen. Ja, in gewisser Hinsicht bildet seine Herrschaft die Grundlage für die heutige europäische Einheit. Keine 100 Jahre vor Karl dem Großen war das Schicksal Europas völlig ungewiss. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches gab es ein ständiges Aufeinanderprallen kriegerischer Völker im Kampf um die Eroberung instabiler Gebiete. Dem unaufhaltsam scheinenden Ansturm der Araber hatte Europa zunächst nichts entgegenzusetzen. Erst im Jahre 732 gelang es dem Franken Karl Martell, den Arabern in der Schlacht bei Tours und Poitiers Einhalt zu gebieten. Seine Zeitgenossen rühmen ihn, den Großvater Karls des Großen, als Retter des Abendlandes, der das christliche Europa vor der muslimischen Eroberung bewahrt hat. 10 Jahre nach dieser epochalen Weichenstellung wird Karl der Große als unehelicher Sohn Pippins des Kurzen geboren. Seine Mutter Bertrada, eine fröhliche und sorglose Frau, ist 20 Jahre jünger als ihr Geliebter. Erst vor der Geburt des zweiten Sohnes Karlmann vermählt sich Pippin mit ihr. Als Karl 9 Jahre alt ist, nimmt sein Vater den Titel König der Franken an. Die eigentliche Macht hält er da schon längst in Händen. Bereits Pippin strebt danach, ein großes Reich zu vereinen. Er stirbt jedoch bereits im Alter von 53 Jahren, ohne sein ehrgeiziges Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Zunächst muss Karl sich Reich und Königstitel mit seinem Bruder Karlmann teilen. Als dieser nur 3 Jahre später stirbt, stellt Karl die Einheit des Fränkischen Reichs wieder her. Über das Nachfolgerecht der Söhne Karlmanns setzt er sich einfach hinweg. Karl ist 29 Jahre alt, als er im Jahr 771 zum Alleinherrscher des Fränkischen Reiches wird. Fast ein halbes Jahrhundert lang wird er in seiner Würde nicht angefochten werden. Karl der Große ist schon äußerlich eine imposante Erscheinung. Er ist von breiter Statur und mit einer Größe von 1,92 Meter überragt er fast alle seine Zeitgenossen. Der König verabscheut den Luxus seidener Kleider, er trägt Hemd und Leinenwams des fränkischen Volkes. Karl fühlt sich dazu berufen, die Regentschaft des wahren christlichen römischen Reiches zu übernehmen. Dieses Reich beruht in der Überzeugung Karls auf der Kraft der Franken, der ihnen von Gott und dem heiligen Petrus übertragenen Mission. Das Festhalten am Papsttum ist für Karl ein wesentlicher Faktor. Er weiß, dass der Papst eine unschätzbare religiöse Autorität darstellt, die ihm bei der Umsetzung seiner Pläne helfen wird. Schon sein Vater Pippin übt als Patricius Romanus die Rolle eines Schutzherrn der römischen Kurie aus. Im Jahr 772 bittet der neu gewählte Papst Hadrian I. Karl um Hilfe. Desiderius, der König der Langobarden, hatte seine Interessen bei der Papstwahl nicht durchsetzen können. Nun zieht er seine Truppen vor Rom zusammen. Karl der Große lässt Desiderius gegenüber keinen Zweifel daran, dass dies einen Casus Belli, einen Kriegsgrund darstellt, und setzt seine Truppen gen Rom in Bewegung. Desiderius zieht Karl Richtung Alpen entgegen, um ihm den Weg abzuschneiden. Doch er kommt zu spät. Das fränkische Heer steht bereits in Italien und besiegt die Truppen des Langobarden. Während Desiderius in einem Kloster festgesetzt wird, verleibt sich Karl das Herrschaftsgebiet seines Gegners ein und beansprucht fortan auch den Titel des Königs der Langobarden für sich. Gleichzeitig erneuert Karl der Große eine Gebietsschenkung seines Vaters an den Papst und übernimmt nun seinerseits die Schutzherrschaft über den Kirchenstaat. Die Pyrenäen stellen zur Zeit Karls des Großen die südwestliche Grenze des Abendlandes dar, denn die iberische Halbinsel zählt fast vollständig zum Herrschaftsbereich der Araber. Da bittet der Emir von Barcelona Karl um Unterstützung gegen den Kalifen von Cordoba. Als Gegenleistung soll Karl das maurische Saragossa erhalten. Voller Eifer macht sich Karl auf einen seiner unglücklichsten Feldzüge. Als seine Truppen Saragossa erreichen, erwartet sie nicht die angekündigte Kapitulation, sondern erbitterter Widerstand. Als sich gleichzeitig im Osten des Frankenreiches die Sachsen erheben, wird die Belagerung abgebrochen. Auf dem Rückzug über die Pyrenäen wird die von Karls Lieblingsneffen Roland geführte fränkische Nachhut vernichtet. Im Rolandslied, einem der bekanntesten Epen aus der Zeit Karls des Großen, wird dem tapferen Heerführer ein literarisches Denkmal gesetzt. Überhaupt erleben im 8. und 9. Jahrhundert Kunst, Literatur und Architektur einen ungemeinen Aufschwung. An seinem Hof versammelt Karl der Große angesehene Gelehrte seiner Zeit. Er selbst versteht das Lateinische. Schreiben kann er jedoch nicht. Mühsam krümmen sich seine Finger zur Unterschrift. Bildung heißt für Karl vor allem Bildung des Klerus. Er bemüht sich um eine bessere Ausbildung der Geistlichen und eine Erneuerung des klösterlichen Lebens. Studien der klassischen Antike und der Theologie werden wieder aufgenommen, Latein als offizielle Sprache eingeführt. Eine Entwicklung, die als die karolingische Renaissance bezeichnet wird. Im Nordosten des Fränkischen Reiches, zwischen Rhein und Elbe, leisten die heidnischen Sachsen über Jahrzehnte zähen Widerstand gegen Christianisierung und Frankisierung. Als fränkische Truppen Irminsul, das bedeutendste Heiligtum der Sachsen, zerstören, kommt es 772 erstmals zum offenen Aufstand. Nach mehreren Feldzügen scheint Karl dem Großen die Unterwerfung der Sachsen geglückt. Doch 782 bricht erneut der sächsische Widerstand los, mit Herzog Widukind als Anführer. Karl der Große reagiert mit brutaler Repression. So sollen an einem einzigen Tag in Verden an der Aller 4500 Anhänger Widukinds enthauptet worden sein. Bald sind die Aufständischen am Ende ihrer Kräfte. Und Widukind stellt sich dem fränkischen König. Karl lässt den stolzen Sachsen hinrichten. Nicht, ohne ihn zuvor noch taufen zu lassen. Bis 804 flammen immer wieder Aufstände auf. Am Ende stehen jedoch die Christianisierung der Sachsen und ihre vollständige Eingliederung in das fränkische Reich. 788 wird auch das Herzogtum Bayern endgültig dem Fränkischen Reich einverleibt, nachdem Herzog Tassilo III. Versucht hatte, sich von Karl zu lösen. Weitere Feldzüge führen Karl von Bayern aus auf slawisches Gebiet. So gewaltig war schon zu Lebzeiten Karls Name in der slawischen Welt, dass sich daraus ihr Wort für König, Kral, bildete. Die eroberten Gebiete sichert Karl der Große militärisch und politisch durch Marken ab. In diesen Grenzbezirken herrscht jeweils ein Markgraf mit fast diktatorischer Vollmacht. Solche Marken zur Grenzsicherung sind im Osten die sächsische, die sorbische und die bayerische, im Süden und Westen die friaulische, die spanische und die bretonische Mark. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts hat Karl der Große weite Teile Europas politisch und glaubensmäßig unter seiner Herrschaft geeint. Die Verwaltung eines so großen, in ethnischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht heterogenen Gebietes stellt eine Herausforderung dar, der Karl mit einer Modernisierung der Rechtspflege und Reichsverwaltung begegnet. Mit den Kapitularien führt er eine weitgehend einheitliche Rechtsprechung ein. Die fränkische Grafschaftsverfassung dehnt er auf das gesamte Reichsgebiet aus. Gleichzeitig passt er sie, das zeigt sein staatsmännisches Geschick, regionalen Gegebenheiten an und setzt auch einheimische Adelige als Grafen ein. Anstelle von Stammesherzögen verwalten nun Königsboten eine Anzahl von Grafschaften im Namen des Königs. Mittelpunkt des Reiches ist der Hof, also der ständig wechselnde Aufenthaltsort des Königs. Als Unterkunft hat er überall im Reich Pfalzen errichten lassen. Immer häufiger verbringt er seine Zeit in seinen drei Lieblingspfalzen Aachen, Ingelheim und Nimwegen. Besonders Aachen lässt er über Jahrzehnte zu einer Monumentalpfalz ausbauen. Dort wird er auch seine letzte Ruhestätte finden. Im Zuge der Reformen bildet sich eine karolingische Reichsaristokratie heraus. Adelige, die über Ämter und Lehen an Karl gebunden sind, dürfen sich stammesübergreifend zu den Großen des Reiches zählen und haben ein Interesse an der Erhaltung der Reichseinheit. Vor allem die Kirche stellt Karl in den Dienst, die Einheit des Reiches zu erhalten und zu stärken. Er gründet zahlreiche neue Bistümer, wobei er sich das Recht vorbehält, die Bischöfe selbst zu ernennen. So wundert es nicht, dass unter Karl dem Großen ein fränkisch-christliches Reichsbewusstsein erwächst. Ein Bewusstsein auch um die beherrschende Rolle des fränkischen Königreichs im Abendland. Früher oder später muss es daher zwangsläufig zum Zusammenstoß mit Byzanz kommen. Karl dem Großen schwebt eine Koexistenz von oströmischem und fränkischem Reich vor. Für sich erstrebt er Gleichheit in Rang und Würde mit dem Kaiser in Byzanz. Dazu braucht er den römischen Papst auf seiner Seite. Rechtlich gehören auch in den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts Rom und der Kirchenstaat noch zu Byzanz. Noch war der byzantinische Kaiser im Verständnis weiter Teile der Welt ein oberster Herrscher. Der Papst ihm untergeordnet als eine Art Reichsbischof. In Europa findet dieser Anspruch Ostroms immer weniger Anerkennung. So lässt der Papst zu dieser Zeit seine Urkunden nicht mehr in byzantinischen Regierungsjahren datieren, sondern nach denen Karls des Großen. Damit wird deutlich, wie sich die Verhältnisse an der Wende zum 9. Jahrhundert wirklich darstellen. Der 795 gewählte Papst Leo III. Versichert sich umgehend der Unterstützung des Frankenkönigs und übersendet ihm, dem Schutzherrn der Kirche, den Schlüssel zum Grab Petri. Derweil kommt es zur Konfrontation zwischen Papst und römischem Stadtadel. Als seine Gegner ihn sogar entführen und demütigen, flieht das Kirchenoberhaupt für eine Weile zu Karl nach Paderborn. Im Jahr 800 bricht Karl der Große nach Rom auf, um in das Gerichtsverfahren gegen die Widersacher des Papstes einzugreifen. Am Weihnachtstag des Jahres 800 krönt Papst Leo III., zur Überraschung der Anwesenden, Karl den Großen in der römischen Petersbasilika zum Kaiser. Da ist der Frankenkönig 58 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seit der Absetzung des Romulus Augustulus im Jahre 476 hatte in Westeuropa niemand mehr diesen Titel geführt. Ob die Kaiserkrönung auch für Karl unerwartet kam, oder ob sie doch seit längerem geplant war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Von Karl dem Großen ist jedenfalls die Bemerkung überliefert, er hätte Weihnachten 800 niemals die Kirche betreten, wenn er um das Vorhaben des Papstes gewusst hätte. Einerseits will Karl der Große den Eindruck vermeiden, dass die Kaiserkrönung einen päpstlichen Anspruch auf eine Oberautorität geistlicher, kirchlicher, spiritueller Art begründet, die über der Würde und dem Amt des Kaisers stehen. Auch möchte Karl eine direkte Konfrontation des oströmischen Kaisers in Byzanz vermeiden, doch auf den muss die Krönung Karls zum Kaiser wie ein Überfall wirken. Denn Byzanz sieht sich als alleinigen Erben des Römischen Reiches. Einen römischen Kaiser kann es nur einmal geben, und der residiert folglich in Byzanz. Andererseits ist Karl der Große einer Kaiserkrönung durchaus nicht abgeneigt und hat sich mit seinen Beratern sicher schon einige Zeit Gedanken darüber gemacht. Für sie steht fest, dass er als Kaiser der lateinischen Christenheit die mühselige Einigung der so unterschiedlichen Stämme und Landschaften seines Reiches besser voranbringen könnte. Aber der Frankenkönig will eine solche Krönung in seiner eigenen Regie sehen, gut vorbereitet von seinen politischen und kirchlichen Beratern. Nun war aber den Franken sehr zu ihrem Groll nur eine Statistenrolle zugefallen. Sie hatten an jenem Weihnachtstag nichts zu tun und nichts zu sagen. Karl der Große versteht sich als Kaiser eines erneuerten römischen Reiches. Dieses Imperium Romanum hat jedoch nicht nur eine politische Dimension. Es soll vor allem ein Imperium Christianum sein. Die Einheit von Kirche und Reich wird zur Staatsdoktrin. Nach seiner Krönung zum Kaiser widmet sich Karl vor allem der Sicherung der Grenzen seines Frankenreichs. Er verteidigt die christlichen Gebiete auf der iberischen Halbinsel gegen die Mauren, das Reich im Osten gegen die Germanen, den Donauraum gegen die Slawen und die Küsten gegen die Dänen und Schweden. Bis zuletzt ist er um freundschaftliche Beziehungen zum Hof in Byzanz bemüht. 2 Jahre vor seinem Tod wird Karl dem Großen schließlich die Anerkennung seiner Kaiserwürde durch das Oströmische Reich zuteil. Byzanz akzeptiert, notgedrungen, die Existenz 2 Kaiserreiche. Karl verzichtet im Gegenzug auf die Bezeichnung römischer Kaiser. Dennoch verstärkt sich die Entfremdung zwischen Westeuropa, identisch mit dem Einflussgebiet der Papstkirche, und dem von Byzanz und der Ostkirche. Zwischen beiden Reichen baut sich eine kulturelle, kaum noch durchdringliche Grenze auf. Karl der Große verfügt in seinem Testament, das Reich unter seinen 3 aufzuteilen. Doch dazu kommt es nach dem vorzeitigen Tod der Söhne Pippin und Karl nicht. 1 vor seinem Tod ernennt er seinen einzig verbliebenen Sohn Ludwig in Aachen zum Mitkaiser. Am 28. Januar des Jahres 814 stirbt Karl der Große im Alter von 71 Jahren dort in seiner Lieblingsresidenz. Noch am selben Tag wird er in der Pfalzkapelle beigesetzt. Das Fränkische Reich, das Karl der Große geeint hat, wird schon bald in mehrere Bestandteile zerfallen. Aus dem Westfränkischen Reich wird Frankreich hervorgehen, das Ostfränkische Reich wird Teil der deutschen Geschichte. Der Name Karl der Große oder Charlemagne, wie ihn die Franzosen nennen, wird über die Jahrhunderte zur Verkörperung des großen abendländischen Herrschers. Ein Mythos, der bis heute fortdauert.